Zweites Kapitel. Karten legen, Karten lesen. Oder die Geschichte des großen Golfs. Erdkunde. Das Bild von der Verteilung und Lage der Länder und Meere auf unserem Globus. Was vor 500 Jahren den Menschen davon bekannt und bewusst war und wie sie sich nach ihrem Wissen die Sache im großen Ganzen dachten. Geografische Vorstellungen und kartografische Darstellungen, die aus der Sicht von heute betrachtet als etwas erscheinen, was sie eben nicht sind. Schließlich wissen wir inzwischen, wie es auf dem Erdball wirklich aussieht. Wirklich. Es sind Bilder im Kopf oder zum Anschauen. Bilder, die der Wirklichkeit entsprechen. Keine geografischen Mythen oder Hirngespinste. Denken wir und verstehen nicht mehr, welche Kunde von der Erde die Geschichte damals mitzuteilen hat. Geschichte von der Erdkunde der Menschen, wie sie in dieser Zeit war. Vor 500 Jahren. Bis vor 500 Jahren. Wissen besteht immer aus Überlieferung und Erfahrung. Also ganz von Anfang an die Entwicklung. Aber nicht als Rückblick auf eine ursprüngliche Unkenntnis der Menschen von ihrer Erde und mit der Zeit zunehmende Kenntnis. Abnehmende Unkenntnis. Sondern das Wissen der Menschen, das zu jeder Zeit in Überlieferung und Erfahrung auf der Höhe seiner Entwicklung steht und weitergeht. Eher ein paar praktische Überlegungen dazu, wie es auf jeden Fall nicht gewesen sein kann. Die historischen Darstellungen der Geschichte unserer Erdkunde stellen den Beginn schriftlicher Überlieferung griechischer Kultur der Antike an den Anfang. Zur Zeit Homers, stellt man sich vor, hätte die Menschenwelt mehr in einem statischen Zustand verharrt. Statisch waren die Verhältnisse gewiss nicht. Seit einem Jahrtausend hatte eine Völkerwanderung die andere abgelöst. Die letzte war gerade zu Ende gegangen. Die Seefahrt verfügte über die Kenntnisse einer mehr als 3000 Jahre alten Tradition. Über das schmale Land zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer wurde seit undenklichen Zeiten sowieso unablässig von West nach Ost und von Ost nach West hin und her gezogen. Schon lange vor Odysseus' Fahrten beziehen die Ägypter Lapislazuli aus dem Pamir, Bernstein von Jütland und Samland. In Cornwall finden sich ägyptische Fayenceperlen. Und Cornwall liefert das für die Bronze notwendige Zinn an die Mittelmeerländer und den vorderen Orient. Bronzezeit. Um die Mitte des dritten vorchristlichen Jahrtausends sollen in Mesopotamien die ältesten Bronzekulturen entstanden sein. Kupfer hatten sie, aber Zinn, wertvoller als Silber, musste von den britischen Inseln oder der spanischen Atlantikküste herangeschafft werden. Die ganze Entwicklung der Bronzezeit setzt ausgedehnten Handel über beachtliche Entfernungen voraus. Landwege und Wasserwege. Bevorzugt Wasserwege. Meere, Flüsse, Seen. Für den Transport größerer Lasten ist bis heute das Schiff das geeignetste Mittel geblieben. Seefahrt. Die Menschen der sogenannten Megalithkultur sind Seefahrer gewesen. Ihre Dolmen und Menhire und Steingräber finden sich überall an den Atlantikküsten von Nordafrika bis Skandinavien und von der Ostsee bis zum westlichen Mittelmeer. Mallorca, Menorca, Korsika, Sardinien. Sie werden der Zeit entsprechend mit Steinen Handel getrieben haben. Wie weit ihre Fahrten über die Meere gegangen sind, ist nicht überliefert. Aber das Rätsel der sogenannten neolithischen Revolution. Die Tatsache, dass am Ende des Neolithikum in einem relativ kurzen Zeitraum rund um die Erde Völker Agrikulturen entwickeln, ließe sich durch über die großen Meere reichenden Kontakte seefahrender Völker leicht erklären. Beweise dafür sind nicht überliefert. Überlieferung hat mit der Weitergabe von Kenntnissen und Wissen zu tun, nicht mit der Sammlung von Beweismitteln. Erdkunde. Wo und wann fängt Überlieferung von Erdkunde an? Ganz zu Anfang. Bei Adam und Eva. Viel früher. Als die ersten der Gattung Homo sich über Afrika und Eurasien auszubreiten begannen. Überliefert ist das dieser Zeit nichts. Aber dass es so war, wissen wir. Und dass es damals auch Überlieferung gegeben haben muss. Von den Wanderungen über die zwei Erdteile. Bis zu den Grenzen der Länder am Meer. An ihrem Ende überall umgeben von großen Wassern. Nur während der großen Eiszeiten, Günz, Mendel, Riss und Würm, sahen die Verhältnisse im Norden Ostasiens anders aus. Durch den Druck der polaren Eismassen wurde die nordpazifische Platte gehoben. Oberhalb des 50. Breitengrades war da kein Meer mehr, sondern weideöde Tundren breiteten sich aus. Das Land reichte weiter. Gegen Ende der letzten großen Eiszeit, des Würm, vor rund 40.000 Jahren, beginnen die Wanderungen von Menschen über die Landbrücke im Norden von Ostasien hinüber in die im Osten liegenden unbekannten beiden Erdteile. Vor rund 10.000 Jahren waren die neuen Länder bis an ihre Enden erkundet. Erdkunde. Was die Menschen damals von ihrer Erde gewusst haben, ist unbekannt. Aber was sie gewusst haben können, liegt auf der Hand. Nämlich? Dass die Erde, die sie bevölkerten, aus vier großen Teilen besteht, die miteinander durch Landbrücken verbunden sind. Überall an ihren Enden umgeben von großen Wassern. An den Küsten die Völker verfügen über einen doppelten Reichtum an Ressourcen, Land und Meer. An Flussmündungen herrscht dreifacher Überfluss. Im 6. vorchristlichen Jahrtausend beginnen fischfangtreibende Völker zur Seefahrt überzugehen. Nicht Not treibt sie, ihr Wohlstand erlaubt es ihnen. Sie lassen die Grenzen der Länder hinter sich und gehen aufs Meer hinaus. Wie weit die Seefahrer der Megalithkultur gekommen sind, wissen wir nicht, aber die Wege der seefahrenden Völker Südostasiens lassen sich verfolgen. Fest steht, dass sie auf ihren Fahrten Madagaskar und die Südspitze Afrikas erreichten. Fest steht vor allem, dass sie die über die Weiten des Pazifik verstreuten Archipele, Inseln und Atolle besiedelt haben. Selbst die winzige Osterinsel, einsam und fern im unermesslichen öden Ozean, ist ihnen nicht entgangen. Im Kopf mussten sie haben, was sie zur Seefahrt brauchten. Nachgucken konnten sie nirgends. Aus der Überlieferung lernten sie, wie zur See gefahren wurde. Das heißt, wie man über See an einen bestimmten Ort hinkam und wie man wieder zurückkehrte. Häfen, Handelsplätze, Fischgründe, Rohstoffe. Winde, Wellen, Sterne, Wolken, Vögel, Fische. Küsten. Seefahrt geht über Meere zwischen Küsten. Der Raum des weiten Meeres ist umschlossen, eingeschlossen von Küsten. Eine Erfahrung der Verteilung von Land und Wasser auf der Erde, die der Seefahrer macht. Von Land aus gesehen schließen Küsten nichts ein. Da ist der Raum offen. An Land sind Erhebungen. Den Raum zu gliedern, Hügel, Berge, Wälder, Bauten. Zwei grundsätzlich verschiedene Erfahrungen. An Land ist der Horizont nur selten frei. Auf See ist das alltäglich. Eine runde Ebene des gewölbten Meers, wie jeder sieht, wenn am Horizont alle Dinge von ihrer obersten Spitze her auftauchen. Und da auf See diese Erfahrung überall dieselbe ist, liegt nahe, dass es sich im Ganzen um eine Kugel handeln muss. An Land kann eher der Eindruck entstehen, die feste Erde sei eine ebene Fläche. Vom Meer an allen Seiten umschlossen. Insel. Wie sah die vom Menschen bewohnte Erde aus, bevor die erste schriftliche Überlieferung in Griechenland einsetzt? Vier große Erdteile, Afrika, Eurasien, Nordamerika, Südamerika, die miteinander zusammenhängen. Die schmale Beringstraße ist keine Trennung. Gehen Sie zu Singapore Airlines und sehen Sie sich dort die Weltkarte an. Vor 3.000, 4.000 Jahren mag die Erinnerung an die Wanderungen über die Landbrücke in die Länder im Osten noch nicht ganz verschwunden gewesen sein. Der Bogen der vier Erdteile ist ein erstaunlich symmetrisches Gebilde. Zwei nach Norden, zwei nach Süden, zwei nach Westen, zwei nach Osten. Die beiden südlichen, die äußeren Enden des großen Länderbogens, gehen in langgezogene, stumpfe Spitzen aus. Nördlich der Grenzlinie zwischen diesen Spitzen, von der im Osten doppelt so weit entfernt wie von der im Westen, liegt eine riesige Insel. Ein im Vergleich zu den anderen vier kleines Festland. Australien, durch eine Kette von Inseln nach Westen hin verbunden mit der südostasiatischen Küste. Die Kette teilt das von dem großen Bogen der vier Erdteile umschlossene Meer in zwei sehr unterschiedlich große Becken, den Pazifik und den Indischen Ozean. Ein großer und ein kleiner Golf. Wenn einer auf See an einer nicht unterbrochenen Küstenlinie entlang fährt und dabei immer wieder gezwungen ist, den Kurs in Richtung von Land ab zu korrigieren, dann heißt das von der Küstenlinie eingefasste Meer, bis die Linie abbricht oder in die andere Richtung geht, Golf. Einer, der von Neuguinea in nordwestlicher Richtung mit dem Schiff aufbricht und die Küstenlinie der Inseln oder des Festlands immer zur linken Hand behält. Die Küstenlinie ist nicht ununterbrochen zu sehen, aber auch wenn sie zwischen den Inseln nicht weitergeht, scheint sie nur kurz zurückzutreten und im Ganzen kontinuierlich zu sein. Muss den anfänglichen Nordwestkurs immer wieder in Richtung Land abkorrigieren. Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd. Und auf diesem Kurs bis zur südlichen Spitze des Erdteils. Ein einziger, riesiger Golf. Das größte Meer der Erde. Auf drei Seiten von Land umschlossen, ein Binnenmeer. Das mit Recht verdient, großer Golf genannt zu werden. Megas Kolpos, Sinus Magnus. Auf der Innenseite des großen Länderbogens und auf dessen anderer Seite außen das äußere Meer. Okeanos, der die ganze von Menschen bewohnte Erde umfließt. Über die Vorstellung von einem Fluss Okeanos machen die Geschichtsschreiber seit Herodot sich lustig bis auf den heutigen Tag. Andererseits reicht ein Blick auf eine Erdkarte mit Meeresströmungen, um wahrzunehmen, wie da entlang der Außenseite von Oikumene Okeanos dahin strömt und fließt. Wörtlich heißt Oikumene die von den Menschen bewohnte Erde. Später erst bezeichneten die Griechen damit die ihnen bekannte Erde. Wörter und ihre Bedeutung. Auch in der Erdkunde. Gerade in der Erdkunde. Der wissenschaftlichen Terminologie fehlt Schärfe und Exaktheit. Was im klassischen Latein noch nicht der Fall war. Das erlaubt, anhand der lateinischen Ausdrücke, die deutschen Wörter eindeutig und genau zu machen. Terra beispielsweise bezeichnet einmal die Erde als physisches Ganzes, oft großgeschrieben und als Name verstanden. Zum anderen ist Terra, immer kleingeschrieben, Land, im Gegensatz zum Meer. Plural Terrae, die Gegenden, die Länder. Terra, die Erde, gibt es nur einmal, nur im Singular. Unbekanntes Land der Erde heißt Terra Incognita, unbekannte Erde. Mit unbekannten Meeren und Ländern und Flüssen und so weiter. Terra Incognita ist nicht unbekanntes Land, denn wenn bekannt wäre, dass es Land ist und nicht Meer, dann handelte es sich schon nicht mehr um Terra Incognita. Im klassischen Latein muss der Ausdruck Terra Incognita so aufgefasst worden sein. Terra Incognita in der Bedeutung unbekanntes Land hätte seines Gegensatzes Mare Incognitum, unbekanntes Meer, bedurft. Der Plural, terrae incognitae, unbekannte Gegenden, hätte gebildet werden können. Im klassischen Latein kommt weder das eine noch das andere vor. Erst im Lauf des 15. Jahrhunderts häufen sich Hinweise, dass terra incognita nicht mehr als unbekanntes Erdgebiet, sondern unbekanntes Land verstanden wurde. Jedenfalls von einem großen Teil der Kartografen. Sie setzen terra incognita nicht nur in den Plural, sondern kennen neben unbekannten Ländern auch unbekannte Meere, Inseln, Küsten und so weiter. Bei Ptolemäus gibt es immer nur agnostos ge. Unbekanntes Gebiet der Erde. Was über ein Jahrtausend später von den Fachleuten missverstanden als unbekanntes Land zu der folgereichen und unausrottbaren Vorstellung geführt hat, Ptolemäus habe den Indischen Ozean für ein von Land allseitig umschlossenes Binnenmeer gehalten. Unbekanntes Land begrenze im Süden zwischen Afrika und Land im Osten sich erstreckend das Indische Meer. Ptolemäus schreibt agnostos ge, unbekanntes Gebiet der Erde, terra incognita. Ob Meer oder Land ist eben nicht entschieden. Dass hinter der Grenze dieser Terra Incognita zunächst und größtenteils wohl Meer liegen würde, geht auf zahlreichen Darstellungen der ptolemäischen Weltkarte aus der Zeichnung dieser Grenze hervor. Sie hat nicht die Form einer stilisierten Küstenlinie, sondern stilisierter Wellen. Auch als man schon annahm, diese Terra Incognita solle eine Landbrücke zwischen Afrika und Land im Osten darstellen. Noch heute, wo die irrtümliche Annahme eines ptolemäischen Irrtums zum festen Bestand zweifelsfreier und immer erneut hervorgehobener wissenschaftlicher Erkenntnisse gehört. Noch heute wird auf den zahllosen Nachzeichnungen der ptolemäischen Weltkarte jene Grenzlinie grafisch von allen anderen sonstigen Grenzlinien unterschieden. Auf diese Weise erhält die kartografische Überlieferung sogar innerhalb der Tradition einer konträren Auffassung einen zumindest formalen Hinweis auf die deutliche Eigenart des Dargestellten. Derartige Hinweise sind hilfreich zum Verständnis alter Erddarstellungen. Gleich ob Beschreibung oder Bild. Am Anfang stehen die Wörter. Die Wörter und ihr im Laufe der Zeiten sich wandelndes Verständnis. Ungenaues Verständnis durch mehrdeutige und übertragene Verwendung der Wörter. Terra, Land, im Verhältnis zu Meer, ist terra firma, Festland. Im Gegensatz zu Insula, Insel, in salo, das heißt weit draußen auf dem offenen Meer. In der Tradition der Seefahrt ist Land weit draußen im offenen Meer zunächst immer Insel. Bis sich herausstellt, dass dieses Land offenbar nicht zu umfahren ist. Umfahren lässt sich allerdings auch die ganze Erdinsel im weiten Ozean. In der Praxis gibt es eine Frage der Größenordnung, ob etwas Insel oder Festland genannt wird. Erdteile. Terrae partes. Die miteinander zusammenhängen. Terrae partes continentes. Miteinander zusammenhängende Erdteile. Einen Zusammenhang bildend. Kontinent. Nicht etwa Kontinente. Es kann nur ein zusammenhängendes Gebilde geben, im Gegensatz zu allem anderen, was damit nicht zusammenhängt. Zwei Kontinente wären sozusagen gar keiner mehr. Indem das Wort Kontinent in der Bedeutung von Erdteil benutzt wird, geht der Blick auf den Zusammenhang der Erdteile verloren. Strabo berichtet, Anaximander sei der Erste gewesen, der eine Weltkarte angefertigt habe. Kreisrund soll sie gewesen sein. Viel mehr ist über sie nicht bekannt. Milet war zur Zeit des Anaximander eine blühende Hafen- und Handelsstadt. Zentrum des gesamten Seehandels in der Ägäis und im Schwarzen Meer. Mächtigste und führende Stadt im Bund der ionischen Städte. Die Bevölkerung bestand zu einem großen Teil aus Phönikern. Die ionischen und phönikischen Seeleute von Milet waren zur Zeit des Anaximander Erben einer mehrtausendjährigen Tradition von Seefahrern. Es war noch keine 50 Jahre her, dass Phöniker im Auftrag des Pharao Necho vom Roten Meer aus Afrika in westlicher Richtung umschifft hatten und durch die Meerenge von Gades, dem heutigen Cardiff, zurückgekommen waren. 3 Jahre hatten sie gebraucht. Jedes Jahr, zur Zeit der Aussaat, waren sie an Land gegangen, hatten Felder angelegt, die Ernte abgewartet und waren dann weitergefahren. Das Beispiel zeigt eine Konzeption, sich auf See unabhängig von Versorgungsproblemen zu machen, um sich auf diese Weise frei über die Meere bewegen zu können. Zeit spielte keine Rolle. Wir wissen nichts darüber, was zur Zeit des Anaximander bei den ionischen und phönikischen Seefahrern Milets an Kenntnissen geografischer Verhältnisse und navigatorischem Können in der Überlieferung gesammelt und erhalten geblieben war. Es soll aber schon vor Anaximander solche runden ionischen Karten gegeben haben. Diese ionischen Karten gab es 100 Jahre später immer noch. Als Herodot sich über sie mokierte. Was bemängelte Herodot an diesen Karten? Sie führen den Okeanos-Strom um die Erde, der ist rund und wie mit dem Zirkel geschlagen. Die Karten waren rund und die von den Menschen bewohnte Erde war überall vom strömenden Ozean umgeben. Man behauptet heute, sie stellten die Erde als eine Scheibe dar. Karten sind Projektionen. Wir stellen uns die Erde auch nicht rechteckig vor, nur weil die meisten unserer Karten dieses Format haben. Die philosophischen Schulen der Griechen lehrten alle möglichen Formen der Erde, unter anderem auch die Scheibe. Vielleicht hat schon der Philosoph Anaximander, als er die runde Form der ionischen Karten übernahm, die Darstellung missverstanden. Von den Seefahrern kann die Vorstellung einer flachen Erde kaum stammen. Es widerspricht ihrer alltäglichen Erfahrung. Wenn am Horizont etwas auftaucht, wird zuerst die oberste Spitze sichtbar. was als Argument für die Kugelform der Erde zum ersten Mal von Eratosthenes angeführt wird. Nach gut 400 Jahren griechischer Philosophie und philosophisch-wissenschaftlicher Erdkunde. Es fällt auf, dass die nicht philosophisch-spekulativen, sondern wissenschaftlich-empirischen Geographen der Antike ausnahmslos aus Hafenstädten mit alter Seefahrtstradition stammen. Beispielsweise Marinus von Tyros, Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, der später von Ptolemäus gründlich ausgeschrieben wird. Von Marinus wissen wir nur, was Ptolemäus eine Generation später uns mitteilt. Wobei er ihn in einem wichtigen Punkt verbessert. Und so unbeabsichtigt überliefert, worauf es in diesem Fall ankommt. Die Geschichte geht so. Marinus von Tyros. Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Rom hat die Oberherrschaft über die Länder ums Mittelmeer. Auch die Seefahrt haben die Römer in der Hand. Als Unternehmer. Die Seefahrer, die Schiffsführer waren Phöniker und Jonier geblieben. Von ihnen holt Marinus in Tyros sich Informationen. Einer seiner Informanten ist der Grieche Alexander, Kapitän eines römischen Handelsschiffes. Von Chersonesus Aurea sei er in südlicher Richtung aufgebrochen. Aurea, Chersonese, die goldene Halbinsel, ist Land, das südöstlich der Gangesmündung an den Golf von Bengalen anschließt. Nach 20 Tagen habe er Sabae erreicht und sei dann von dort erst mit südlichem, später östlichem Kurs weitergesegelt und schließlich nach unzähligen Tagen in Kattigara angekommen. Der Hafen am Fluss Kotiaris. Von dem aus weiter nordöstlich im Landesinnern die große Stadt Sinae liegt. Der östlichste Ort, über den Marinus in Tyros von Alexander etwas hat erfahren können. Die Breite wird mit 3 Grad Süd angegeben. Die Länge wird von Marinus, wie Ptolemäus überliefert, mit 225 Grad angegeben. Er selber macht daraus 180. Ptolemäus verlegt den Ort um 45 Grad nach Westen und macht aus dem großen Golf einen kleinen. Was ihm von der anerkannten geografischen Wissenschaft bis heute als entscheidender Fortschritt gegenüber Marinus hoch angerechnet wird. Er habe, heißt es, die allzu große Ausdehnung der Oikumene nach Osten auf ein den wirklichen Verhältnissen entsprechenderes Maß gebracht. Die Stadt Sinae, Kattigara und das Land der Sina zählten schließlich noch zu Asien. Und selbst die 180 Grad von Ptolemäus sind noch übertrieben. Sagt man rückblickend aus der Sicht besserer wissenschaftlicher Kenntnisse. Man fragt nicht danach, was zur Zeit des Marinus und Ptolemäus mit Asien bezeichnet wurde. Asien war Oberbegriff für alles Land östlich von Europa und Afrika. Wo es endete, wusste man nicht. Hinter Sinae begann Terra Incognita. Bei Ptolemäus, der den Meridian durch die Länge von Sinae zur Grenze der Oikumene im Osten macht. Wobei er mit den von Marinus mitgeteilten Fakten ziemlich willkürlich umspringt. Die Informationen über Sinae, Kattigara und das Land der Sina, wenige Grade nördlich und südlich des Äquator, kamen aus der Seefahrt. Kapitän Alexander war von Chersonese Aurea über den Sinus Magnus an die Westküste eines in der Äquatornähe liegenden Landes gefahren. Aus der Perspektive der Seefahrer ist Aurea Chersonese ein Gebilde, das sich aus Sumatra und Borneo zusammensetzt. Wenn nicht sogar auch Java dazu gehört. Und sich über die Halbinsel von Malakka mit dem Festland verbindet. Zeichnen Sie sich in einer modernen Karte Südostasiens eine durchgehende Küstenlinie zwischen den Inseln und zum Festland ein. Es ist eindeutig die charakteristische Form von Aurea Chersonese zu erkennen, die nach Süden entsprechend über den Äquator hinausreicht. Von dort also ist Kapitän Alexander irgendwann in der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts aufgebrochen, hat zuerst südlichen, dann östlichen Kurs genommen und ist nach nicht mehr zu zählenden Tagen an der Westküste eines Landes jenseits des Meeres angekommen, wo 8,5 Grad südlich des Äquators und nur 3 Grad westlich von Sinae, deren Hafenstadt Kattigara liegt. Nach Nordperu ist er gefahren, in die Nähe des heutigen Trujillo. Wo zu seiner Zeit die Moche-Kultur ihren ersten blendenden Aufschwung nahm. Goldreiche Länder, die ein römisches Handelsschiff nicht lange nach Neros Herrschaft besucht. Die Fahrt wird mit keinem Wort als etwas Einzigartiges oder nur Außergewöhnliches dargestellt. Ist sie auch gar nicht. Ein Schiff, das entlang der Ostseite der Chersonese Aurea nach Süden segelt, gerät zwangsläufig in die Celebessee. Wo der Äquatorialgegenstrom sich formiert. Oder etwas östlicher vor die Nordküste von Gilolo. Von wo aus er etwas nördlich des Äquator in gerader Linie über den Pazifik an die Küste von Ecuador treibt. Der Weg an der Küste nach Süden zum Ziel war dann kaum noch der Rede wert. Bevor man es erreichte, wird ein Zwillingsvorgebirge sehr charakteristischer Form passiert. Unschwer ist es auf jeder ptolemäischen Karte, wie schematisch auch immer wiedergegeben, eindeutig im Vergleich mit einer Südamerika-Karte zu erkennen. Der Sinus Magnus ist unser Pazifischer Ozean, nicht irgendein Golf an der Ostküste Asiens. Bei dem das Festland eigentlich weiter in Richtung Nordosten gehen müsste, sich aber mit dem Land der Sina als schmaler Landstreifen nach Süden wendet. Sina. Sina klingt auch viel zu verführerisch schön nach China. Sina war halt Südchina und Serica Nordchina oder so ähnlich. Der Fehler lag bei Ptolemäus, der den Teil dieses Südchina bis fast 20 Grad südlich des Äquator reichen lässt, von wo es durch eine Landbrücke mit der Ostküste Afrikas verbunden sei und den Indischen Ozean zum Binnenmeer mache. was jeden Versuch eines Seewegs von den Atlantikküsten um Afrika herum nach Indien grundsätzlich ausschloss. Der Gedanke kann nur bei Landratten aufkommen. Aus der Zeit des Marinus von Tyros, Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, stammt die Aufzeichnung einer Segelanweisung für das Indische Meer. Periplus Maris Erythrae. Entstanden sehr wahrscheinlich 5-6 Jahrhunderte früher. Da wird die Verbindung des Indischen und Atlantischen Meers um die Südspitze des afrikanischen Erdteils herum betont. Zwei Generationen später soll Ptolemäus davon nichts mehr gewusst haben. Aus seiner Beschreibung der Ökumene und den nach seinen Angaben gefertigten Karten ergibt sich ein anderes Bild. Die Überlieferung überliefert und bewahrt Kenntnisse auch dann noch, wenn sie längst nicht mehr wahrgenommen werden. Die ptolemäische Weltkarte? Allein aufgrund einer einzigen Information, die Marinus von Tyros durch seinen persönlichen Umgang mit Seeleuten von einem Schiffsführer hatte ergattern können, erhält, wie auch immer verzerrt in den Proportionen, das Bild einer Ökumene, die ein Land von Kattigara einschloss, zu dem nur der Seeweg führte. Etwas nördlich hin, etwas südlich, zurück längs des Äquators. Wie weit der große Golf nach Norden reichte, wie die Länder da irgendwie zusammenhingen und einen Landweg zwischen Aurea Chersonese und Kattigara erlaubten, interessierte die Seefahrer nicht die Bohne auf ihren von Natur gegebenen, innerhalb zeitlich und räumlich oft sehr präzise und eng begrenzten Routen. Bewusst blieb ihnen dabei selbstverständlich noch, dass es einen solchen Zusammenhang geben müsste. Der ganze große Bogen der von den Menschen bewohnten vierteiligen Erde. Die beiden nach Osten an Asien sich schließenden Teile, die beiden Amerika, gehörten zur alten Welt. Meer heißt es auch nicht, wenn Kolon von Asien, Indien oder Ländern ganz im Osten spricht, zu denen er auf dem Westweg kommt. Aber die Geister des expandierenden Europa, der sogenannte Geisterzeit, wollten nicht bloß sozusagen durch die Hintertür wieder in der alten Welt landen. Sie wollten eine ganz frische, jungfräulich, unberührte neue Welt, nur für sich. Das ließ sich nur machen, wenn die Länder im Osten von Asien getrennt wurden, um im Westen neu geboren, also unbekannte und eigene Welt für sich wieder aufzutauchen. Die natürliche Harmonie des Zusammenhangs der Erdteile wurde geopfert zugunsten eines dogmatischen Weltbildes westlicher Zivilisation. Der Mythos von der neuen Welt auf einer westlichen Erdhälfte und einer alten auf der östlichen, schön säuberlich voneinander getrennt. Natürlich brauchte das Konzept seine Zeit, sich überzeugend zu entwickeln. Noch Mitte des 17. Jahrhunderts schreibt Pater Barnabé Cobo, Societas Jesu, der nach 40 Jahren Arbeit seine enzyklopädische Historia del Nuevo Mundo abschließt in seinem Kapitel über die Teilung der Welt. Bei Amerika ist man sich immer unschlüssig darüber gewesen, ob es nicht doch mit Asien zusammenhänge, ungeachtet der Tatsache, dass die Geografen auf ihren Land- und Seekarten die beiden Erdteile durch die sogenannte Meerenge von Anyan, die eine Erfindung frei nach Marco Polo war, getrennt darstellen, wodurch sie den Eindruck erwecken, dass diese Trennung durch jene Meeresstraße tatsächlich so bestehe. Aber da das Wissen von den Ländern und Meeren durch neue Erfahrungen, welche die Menschen machen, von Tag zu Tag größere Klarheit bringt, halte ich es für höchstwahrscheinlich, dass dieses Amerika mit Asien verbunden ist und eines ins andere übergeht. Zu einer solchen Einsicht sei er nach dem Anblick einer Weltkarte gekommen, die ein angesehener portugiesischer Kosmograph namens José de Mouralobo, der im Auftrag seiner Majestät zweimal in Hälften um die Welt gefahren ist, ihm gezeigt hatte und auf der Amerika eng mit Asien verbunden dargestellt war. Als Pater Cobo seine Überraschung äußerte, bekam er zur Antwort: Das sei auf Rat der Patres der Gesellschaft Jesu in Macau geschehen, die nämlich zur Bekehrung der Heiden in der Tartarei gewesen waren, aber von diesen, wenn sie ihnen predigten, getadelt wurden, wie sie es sich anmaßen könnten, in Sachen des Himmels belehren zu wollen, wenn sie sich noch nicht einmal auf der Erde auskennen. Grund dafür war, dass auf unseren Karten Amerika von Asien getrennt abgebildet ist. Denn diese Tartaren stellen auf ihren Seekarten beide miteinander verbunden und zusammenhängend dar und versichern, so sei es auch. Nun hatten die Padres der Gesellschaft Jesu in Macau besagten Mouralobo gebeten, in Europa dringend zu empfehlen, in Zukunft auf den Karten Asien nicht mehr von Amerika zu trennen, da sie doch so eng miteinander verbunden seien. Viel Erfolg wird er nicht dabei gehabt haben. Die Zeit drängte, das neue westliche Weltbild durchzusetzen, was eine viel wichtigere Rolle spielte als die Bekehrung von ein paar Tartaren zum christlichen Glauben. Um die Erde zu unterwerfen, musste sie als erstes aus ihren alten Zusammenhängen einer natürlichen Ordnung herausgerissen werden.